Malibu. Nach dem Roman von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Bist du einigermaßen damit fertig? Fertig? Keine Ahnung. Kein Verfahren. Weder gegen den Motorradfahrer, die Fahrerin des Wagens, nicht mal gegen den Fahrer des Lieferwagens, der das Öl verloren hat. Ich hab's gelesen. Ich wollte ein paar Zeitungen holen. Soll ich noch was mitbringen? Für mich nicht. Auf Wiedersehen, Sir. Der Mann mit dem Motorrad? Ja, merkwürdige Geschichte. Ich will dich nicht damit langweilen. Du langweilst mich nicht damit. Er will Buße tun, ein Opfer darbringen. Er sorgt dafür, dass der Kühlschrank immer voll ist, dass alles sauber ist. Er wäscht die Wäsche, bügelt, kocht. Ein guter Typ. Wenn ich ihm nachts auf der Straße begegnen würde. Solche Schicksalsschläge können zu den eigenartigsten Freundschaften führen. Er ist kein Freund. Keine Ahnung, was er ist. Ich vertraue ihm. Anfangs nicht. Er stand hier auf der Matte. Ich wusste gar nicht, was ich damit sollte. Und jetzt, ich muss zugeben, ich habe mich an ihn gewöhnt. Ich bin froh, dass er da ist. Das ist die Hauptsache. Warum rufst du eigentlich nie zurück? Es gibt Menschen, die mit dir fühlen, auch wenn du es nicht glaubst. Ich hätte dich zurückgerufen, aber ich war noch nicht so weit. Warum bist du gekommen, Philipp? Um zu sehen, wie es dir geht. Danke, ausgezeichnet. Und um zu sehen, ob du bereit bist, dich für die Juden in Israel einzusetzen. Ich kann mich ja schon kaum für mich selbst einsetzen. Warum sollte ich es dafür andere können? Weil das Leben weitergeht, Job. Weil sich die Erde weiterdreht. Weil wir verhindern müssen, dass das Pakt die Welt regiert und wir junge, unschuldige Menschen begraben müssen. Ich will nicht, dass das, was ich machen werde, gegen hier herrschende Gesetze verstößt. Du sollst lediglich den Kontakt mit einem Niederländer suchen. Du bestiehlst ihn nicht, du gibst keine Staatsgeheimnisse weiter. Du sollst nur herausfinden, warum sich Oma von Lieshout in L.A. aufhält. Daran kann nichts Ungesetzliches sein. Wie läuft es ab? Ich lasse dich jeden Morgen von deinem Fahrer abholen. Er bringt dich in einen Raum am Pico Boulevard in Rancho Park nahe den Fox Studios. Dort pauken wir erstmal eine Woche die Biografie von Oma von Lieshout. Mittags um 4 bringt dich der Fahrer wieder nach Hause. Unter einer Bedingung. Ich kann jederzeit aussteigen. Du kannst jederzeit aussteigen. Die Verkettung der Umstände am 22. Dezember 2000. Notizen von Gott für Mr. Koopmann. Umstand 4. In der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1994, der Nacht des Northridge-Erdbebens, stand ein 16 Jahre alter Ford 350, der bis dahin einwandfrei funktioniert hatte, zur routinemäßigen Wartung über der Reparaturgrube eines Gebrauchtwagenhändlers in Northridge im San Fernando Valley. Auf den verwitterten Seitenflächen prangte das bekannte U-Haul-Logo, obwohl der Truck schon seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz der Firma von Alice Schoen war. Durch das Erdbeben wurde der Ford halb in die Grube geschoben, dabei aber, wie es aussah, nicht beschädigt. Dennoch registrierte man in den darauffolgenden Monaten Ölflecken unter dem Motorblock. Zweimal tauschten Mechaniker die Ölwannendichtung des Trucks aus, doch es tropfte hartnäckig weiter. Sie haben Besuch, Sir. Linda! Tag, Job. Lass dich ansehen. Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Am 13. März 1971 war ich auf der Fähre nach Dover. Also haben wir uns an dem Morgen zum letzten Mal gesehen. Dover? Ich dachte, es sei Harwich gewesen. Dover. St. Helena's in Bath. Vornehme Mädchenschule. Es ist schön, dich zu sehen. Darf ich dir Uso Apuri vorstellen? Ich kam gerade vom Supermarkt und ich dachte, Sie könnten auch hier drin warten. Ich hoffe, das war richtig. Na klar. Wir haben uns gerade über Tibet unterhalten. Mr. Apuri kommt von dort. Ob die Höhe, die Berge und die Luft zum Empfinden beitragen, das Meer ist zwischen Himmel und Erde. Ich bin überzeugt, die heiligen Orte der Menschheit sind nicht willkürlich gewählt. Das hat etwas mit Energieströmen zu tun. Da kenne ich mich leider nicht aus. Die Erde ist ein lebender Organismus. Ein sich abkühlender Planet. Eine Kugel. Die vollkommene Form, auf der Wesen Liebe, Hoffnung, Einsicht, Befreiung erfahren können. Und Verlust, Hunger, Entbehrung, Angst. Glaubst du denn nicht, dass das eine mit dem anderen verbunden ist? Ich weiß nicht, was du meinst mit verbunden und das eine mit dem anderen. Dass man das erfährt, worauf man sich eingestellt hat? Meine Tochter war nicht auf das eingestellt, was ihr zugestoßen ist. Im Kosmos hat alles seinen Platz. Im Kosmos gibt es keine Plätze. Der Kosmos ist Zufall. Im Buddhismus ist alles mit allem verbunden. Shunyata. Nichts steht nur für sich. Nichts ist absolut. Ich respektiere Ihre Denkart, aber solche Abstraktionen sind mir fremd. Was für Sie abstrakt ist, ist für mich konkret. Ich habe tiefes Mitgefühl für Sie, für das Unerwartete, das Ihnen zugestoßen ist. Letztlich geht es im Leben eines jeden um die Überwindung des Leidens. Und Leiden und Verlangen bilden eine Einheit. Darüber hinaus zu wachsen, ist unser Auftrag. Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie zu beneiden. Es ist mein Streben. Alles Leiden entsteht aus Verlangen. Man muss im Wesen der Leerheit aufgehen. Und in dieser Leerheit wird man sich mit dem Wesen vereinigen können. Bleibt ihr zum Essen? Wir bleiben gern, oder? Gern. Aber Uso ist strikter Vegetarier. Ich etwas weniger. Das kriegen wir schon hin. Kochen wir für die beiden Herren? Das ist eine gute Idee. Wir beide in der Küche. Und wir beide machen sonst im Wohnzimmer gemütlich, Mr. Apuri. Wir könnten Fernsehen. Mr. Bush ist gerade Präsident geworden. So findet im Kosmos alles seinen Platz. Was führt dich eigentlich nach L.A.? Uso und ich, wir machen eine Welttournee. Er ist ein berühmter tibetischer Mönch. Mit unserer Reise hoffen wir, genügend Geld zusammenzubekommen, um den Unterhalt seines Klosters in Dharamsala sichern zu können. Dharamsala? Ja, in Nordindien, am Fuße des Himalaya. Hast du ihn dort kennengelernt? Mhm, vor 12 Jahren. Was hast du dort gefunden, was du woanders nicht gefunden hast? Ach, ich war damals häufig krank. Irgendwas mit meinem Kreislauf. Und keiner konnte mir sagen, was es war. Dann bekam ich Herzrhythmusstörungen. Ich wusste, es war nichts Körperliches. Frag mich nicht, warum. Herzrhythmusstörungen. Es war was Psychisches. Was anderes als nur eine Störung im Funktionsmechanismus meines Körpers. Was bei Linda ins Stottern geraten ist, hat bei mir eben funktioniert. Sogar nach ihrem Hirntod. Ich wohnte damals in New York. New York? Das weiß ich gar nicht. Erzähl mal, das war nach Bath, war es doch? Ja, Bath. Ich bin dort zur Schule, nachdem ich die Niederlande verlassen musste. Nachdem man dich fortgeschickt hat. Auch ich bin schuld, dass du gehen musstest, damals. Linda, Jung, in der Badewanne, was treibt ihr da? Als Vater einmal früher nach Hause kam. Unglaublich! Ich habe sie nicht verteidigt damals, Linda. Ich war feige. Nach meinem Schulabschluss bin ich nach Amerika und habe in New York gearbeitet. Und dann bin ich rumgereist und in Dharamsala gelandet. Seitdem teile ich mein Leben in 2 Hälften. In New York arbeite ich so 6-7 Monate am Stück und dann gehe ich wieder für ein Jahr nach Indien. Eine ziemliche Entfernung. Ja, aber es geht nicht anders. In Dharamsala wurde ich geheilt. Geheilt? Durch Meditation. Mein Herz ist nicht nur mein Herz. Im tibetischen Buddhismus steht das Herz für Weisheit. In allen althergebrachten Meditationsformen ist das Herz ein ganz besonderes Organ. Körper und Geist sind miteinander verknüpft, doch auf so komplexe Weise, dass die westlichen Wissenschaften diese Zusammenhänge bis heute nicht erklären können. Ja, dir bleiben also 2 Möglichkeiten. Entweder du tust so, als gäbe es diese Zusammenhänge nicht, oder du setzt sie als gegeben voraus und gehst ganz realistisch mit ihnen um. Und durch die Meditation hat sich mein Herzrhythmus wieder normalisiert. Ohne Medikamente, ohne Apparate. Meditation und Kräuter haben mich geheilt. Das Herz-Sutra. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Was steht darin? Es gibt kein Leiden, noch eine Ursache des Leidens. Keine Auslöschung, noch einen Pfad. Es gibt keine Weisheit und kein Erlangen. Keine Verwirklichung, da es nichts zu erlangen gibt. Worte, die einen sprachlos machen. Worte, die einen sprachlos machen, in der Tat. Alles Leiden entsteht aus Verlangen. Man muss im Wesen der Leerheit aufgehen. Sie haben gut reden, Mr. Apuri. Mein Herz ist nicht nur mein Herz. Du ahnst nicht, wie recht du hast, Linda. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Koopman. Miriam? Fragen Sie sich, was Ihre Tochter gewollt hätte. Jetzt, genau in diesem Augenblick, sitzt irgendwo irgendein Arsch mit hochrotem Kopf auf einem Klo und scheißt oder holt sich einen runter. Während ihm dein Herz das Blut in den Schwanz pumpt, Miriam. Dein Atem, deine Seele in einem anderen Körper. Ich muss wissen, wer dein Herz hat, Miriam. Ich muss es wissen. Ich mach's nicht. Was machst du nicht? Diesen Zirkus hier. Das ist was für einen Profi. Du brauchst einen knallharten Zyniker. Außerdem beschäftigen mich ganz andere Dinge. Ich bin innen immer noch so wund, als hätte ich Glas gefressen. Du nimmst ein zu hohes Risiko auf dich, wenn du es mit mir machen willst. Von Wollen kann keine Rede sein. Mir bleibt keine andere Wahl. Hast du schlecht geschlafen? Was ist gestern Abend passiert? Nichts Besonderes. Was hat dich deine Meinung ändern lassen? Ich bin mit meinen Gedanken woanders. Wenn du heute nach Hause kommst, ist ein Brief von Showcrime für dich da, mit der Anfrage, ob du ein Drehbuch für sie schreiben kannst. Von Showcrime? Wie hast du das hingekriegt? Sie wollten dir ohnehin ein Skript anbieten. Kennst du Jeff Silverman? Ich habe von ihm gehört. Er wird dein Producer. Er hat dich schon vor Monaten vorgeschlagen. Kennst du das Gebäude neben Bookshoop? Gegenüber von Tower Records? Genau, da hat Showcrime eine Etage und ein Arbeitszimmer für dich. Wieso glaube ich dir kein Wort? Weil du nicht an dich selbst glaubst. Na, ruf Silbermann an. Möchtest du Bedenkzeit? Ich gebe dir heute frei. Denk nicht, ich würde dich um etwas bitten, dem du nicht gewachsen bist. Philipp. Alles, worum wir dich bitten. Geh mittags ins Restaurant der Primavera. Du wirst es nicht bereuen. Erstklassiges Essen, erstklassige Frauen. Belausch Oma von Lieshout. Erzähl uns, was er gesagt hat. Das ist alles. Wir reden Montag, ja? Umstand 5. Lille ist die Hauptstadt des französischen Département du Nord. Es ist 220 Kilometer von Paris entfernt und nur 14 Kilometer von der Grenze mit Belgien. Wie in den flämischen Städten Brügge und Ypern wurde ein reger Handel mit Wolle und Baumwolle betrieben. Der Niedergang der Textilindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg stürzte die Stadt in eine tiefe Krise. Wer Ambitionen hatte, zog weg. Yves Pascal war der beste Brot- und Patisseriebäcker der Stadt. Doch er hatte Mühe, sich über Wasser zu halten. 1962 machte Jim Bailey, ein in Deutschland stationierter amerikanischer Soldat, auf dem Weg nach Dieppe einen kurzen Zwischenstopp in Lille. In der Bäckerei von Yves Pascal kaufte er sich einige Chansons aux Pommes, die ihm in weiches Papier verpackt vom Mädchen seiner Träume gereicht wurden. Das war Valérie Pascal, die jüngste Schwester von Yves. Sie folgte ihrer großen Liebe Jim nach Amerika, wo sie ab 1963 in Los Angeles wohnten. 1974 hatte Valéries Bruder Yves genug gespart, um sie besuchen zu können. Und er kehrte 2 Monate später nur nach Lille zurück, um dort den Verkauf von Haus und Geschäft abzuwickeln. Seither wohnt und arbeitet er in Marina del Rey, Kalifornien. Im Herbst eröffnete Yves Pascal die Bäckerei Progress. Heute liegen Pascals Produkte in allen Delikatessenläden. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Job Kopmann. Am 23. Dezember vergangenen Jahres hat man meiner Tochter das Herz entnommen. Hier im Cedar Sinai? Ja, Dr. Pollock war damals der Chirurg. Augenblick. Dr. Pollock hat heute frei. Ich wollte Ihnen nicht sprechen. Ich würde gerne wissen, wer der Empfänger ist. Dann müssen Sie zum Transplantationskoordinator. Augenblick. Das ist Mrs. Brown. Vierter Stock, 403. Aber ich sehe gerade, Mrs. Brown ist außer Haus. Ihr Piepser ist ausgeschaltet. Haben Sie einen Termin? Nein, ich bin spontan gekommen. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Doch, warten Sie. In etwa einer Stunde werde ich Mrs. Brown sprechen. Wie können wir Sie erreichen? Ich werde im Primavera sein. Im Primavera? Was ist das? Warten Sie. Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Lunch? Gerne. Wie viele Personen? Eine. Ist dieser Tisch recht? Wunderbar. Was darf ich Ihnen? Tut mir leid. Kein Problem. Ich bringe Ihnen schon mal die Karte. Joe Merchant. Merchant? Ist das dein Pseudonym? Linda. Ja, sowas Ähnliches. The Merchant of Venice. Du, von wem ist das, ne? Von Shakespeare. Ja, genau. Machst du was Schönes? Ich sitze gerade in einem Restaurant. Und du? Ich habe gleich ein Essen mit ein paar Sponsoren. Bankiers mit einer Schwäche für den Dalai Lama. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Das ist lieb. Wir sehen uns doch morgen, oder? Wie verabredet. Kommt dein Freund mit? Er gibt dieses Wochenende einen Kurs in den Bergen. Big Bear. Kennst du sicher? Ja, ich bin ein paar Mal dort gewesen. Da liegt jetzt eine Menge Schnee. Was glaubst du wohl, was im Winter in der Ramsala liegt? Können Mönche denn Skifahren? Sie schweben über den Schnee. Was vermittelt dein Freund in so einem Kurs? Meditationstechniken, Atmung, schrittweise Konzentration. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, jedes Ziel aufzugeben. Gelingt das? Was meinst du, warum ich anrufe? Weil du dich langweilst? Ein Buddhist langweilt sich nie. Also, hinterlass mir eine Nachricht im Hotel. Kamel in Santa Monica. Mach ich. Tschüss, Job. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Haben Sie sich schon entschieden? Ich habe noch gar nicht in die Karte geschaut. Sie haben einen leichten Akzent, der mir so vertraut ist. Genau wie Sie. Ich bin Niederländerin. Ich bin Job. Sandra. Bist du schon lange hier? 2 Jahre. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich arbeite erst seit kurzem hier. Probiere jetzt die Restaurants in der Gegend aus. Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Beste auf dem ganzen Strip. Hast du dich entschieden? Ich nehme Pasta. Von der Tageskarte? Sehr lecker. Heute gibt's Vongole. Kommen Sie rein, Mr. Koopman. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen. Setzen Sie sich. Ich such's noch kurz raus. 22. auf 23. war es doch, oder? Ja, im Dezember vergangenen Jahres. Wir hatten noch nicht miteinander zu tun, oder? Nein. Ich betreue die Hinterbliebenen, die Kontakt wollen. Aber wie ich sehe, hatten Sie angegeben, keinen Wert darauf zu legen. Tja, ich weiß auch nicht, an wen das Organ gegangen ist. Das steht nicht in meinem Computer. Ich würde gerne wissen, wer das Herz meiner Tochter hat. Das verstehe ich. Aber wir haben es immer mit 2 Parteien zu tun, der Spender- und der Empfängerseite. Und beide müssen einverstanden sein. Ich weiß nicht, was die andere Seite angegeben hat. Was können Sie für mich tun? Ich kann eine Anfrage in die Wege leiten. Wie lange es dauern wird, weiß ich nicht. Die Empfänger wollen häufig Bedenkzeit, manchmal auch überhaupt nicht. Und dann können wir innerhalb weniger Tage das eine oder andere arrangieren. Ich will es wissen. Das Herz ist von meiner Tochter. Umstand 6. 1994 schaffte der Betriebsleiter von Yves Pascals Bäckerei Progress einen gebrauchten Ford 350 an. Der Truck war von einem Gebrauchtwagenhändler in Northridge für nur $2,500 angeboten worden. Er war 1978 gebaut worden und 250.000 Kilometer gefahren. Der Verkäufer versäumte, Pascals Betriebsleiter darauf hinzuweisen, dass man zweimal eine zeitraubende und kostspielige Auswechslung der Ölwannendichtung vorgenommen hatte, der Ford aber nach wie vor Öl verlor. Der Truck wurde ohne Garantie gekauft. Der Händler weigerte sich, den Truck zurückzunehmen, als einer der Fahrer von Bäckerei Progress das heraustropfende Öl bemerkt hatte. Daraufhin ließ der Betriebsleiter den Ölpegelstand des Trucks monatlich kontrollieren und Öl nachfüllen. 8 Monate nach der Entdeckung des Ölschadens wechselte der Betriebsleiter auf eine andere Stelle, die ihm eine normale Nachtruhe bot. Am 22. Dezember 2000, dem Tag, von dem hier ständig die Rede ist, Mr. Koopmann, war der ehemalige U-Haul-Truck im Dienst von Yves Pascals Bäckerei Progress. Der Fahrer heißt Juan Armillo und ist Sohn eines ursprünglich illegalen mexikanischen Einwanderers, der 1986 im Rahmen einer Generalamnestie eine Green Card erhalten hatte. Gott. Nur raus damit, Sir. Solltest du nicht allmählich wieder dein eigenes Leben leben? Das ist mein Leben. Nein. Du opferst dich auf. Du radierst dich aus. Es ist genug. Das Ganze ist Irrsinn. Wieso tust du dir das an? Das brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu erklären. Hattest du was mit dir? Nein, Sir. Wie konntest du nur diese Ölspur nicht sehen? Wir haben uns unterhalten. Ich habe auf die Straße gesehen. Ich habe ganz bestimmt auf die Straße geachtet. Aber ich habe auch auf Ihre Worte geachtet. Wenn man auf einem Motorrad sitzt, hat man den Mund zu halten. Das ist schräflicher Leichtsinn. Wir hatten Helme auf mit Mikrofon und eingebauten Kopfhörer. Es war nicht leichtsinnig, Sir. Worüber habt ihr gesprochen? Sie hat von der Schule erzählt, dass sie eigentlich viel mehr tun müsste. Sie hat viel getan. Sie hat gesagt, dass sie eigentlich ziemlich viel Zeit vergeudet. Dass sie mehr tun, einen Beitrag zur Zahlenlehre leisten will. Sie hat von einem Mathematiker erzählt, einem Ungarn, Paul... Paul Erdős. Ja, genau. Sie hat gesagt, er hat sein ganzes Leben der Liebe zur Mathematik geweiht. Und eigentlich müsste sie das auch tun. Und dann... Das Öl auf der Fahrbahn war dick und schmierig. Das Vorderrad ist einfach weggerutscht. Ich habe sofort versucht, uns aufzufangen. Alles ging so blitzschnell. Das Motorrad schoss unter mir weg. Ich habe mich am Lenker festgehalten und bin in die Böschung geschlittert. Miriam wurde durch die Luft katapultiert. Das ist passiert. Ich hätte ihr nicht anbieten dürfen, sie mitzunehmen. Deshalb tue ich das hier. Deine Pizza wird kalt. Ich bin dabei, einigen Dingen auf den Grund zu gehen. Was für Dingen? Ich möchte diesen Unfall begreifen. Da muss es was zu begreifen geben. Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen. Es gibt nichts zu begreifen. Diese Ölspur, die verstehe ich, aber warum hat der Lieferwagen Öl verloren? Und dann dieser Ford Explorer. Warum ist er gerade in dieser Sekunde da vorbeigefahren? Ich will es wissen, damit Sie das Ganze verstehen können. Das kannst du dir sparen. Die Frau im Explorer, die ist nicht mehr zur Arbeit. Und der Fahrer des Lieferwagens. Was meinen Sie? Es sind so viele Menschen davon berührt. Ja, ich glaube, das muss jetzt ein Ende haben. Du bist ein besonderer Mensch. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du mir nicht in letzter Zeit zur Seite gestanden hättest. Aber jetzt muss Schluss sein. Du musst gehen, glaube ich. Ich verstehe. Ich bin ziemlich präsent. Ich habe versucht, mich ein bisschen im Hintergrund zu halten, aber bei meiner Statur ist das nicht ganz so einfach, Mr. Koopmann. So war das nicht gemeint. Du brauchst jetzt nicht Hals über Kopf das Haus zu verlassen. Scheint mir aber das Beste zu sein. Ist wenigstens noch deine Pizza. Die esse ich dann zu Hause. Falls Sie es sich anders überlegen, wissen Sie ja, wo ich zu finden bin.